Abschnitt 2. Meine Hölle von Jakob Elias Poretzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Höllevorhof. Ich muss etwas weit ausholen, aber ich werde meine Behauptung mit überzeugenden Bildern illustrieren, die ich meiner eigenen Entwicklungsgeschichte entnehme. Ich wuchs in einem Hause auf, in dem die Armut ihren Thron aufgeschlagen hatte. Der Vater verdiente fast nichts, die Mutter quälte sich mit einer Gänsemästerei ab. Man war nie imstande, mir die kleinste jener Freuden zu verschaffen, die sich der Kindesseele so tief einprägen und die aus dem Knaben einst einen dankbaren Mann machen. Dagegen fehlte es nie an Prügeln, und wenn ich in meinen Erinnerungen wühle und mir im Geiste nicht noch einmal all die Ohrfeigen geben lasse, die ich von meinem Vater erhalten, so sehe ich meines Vaters Hand als eine große rote vor mir und fühle sie als eine harte, starrknochige in meinem Antlitze brennen, eine Tyrannenhand, die nicht geschaffen ist, zu liebkosen oder runzeln vorzuglätten. Die Hand meiner Mutter aber war immer imstande, die Unmutswolken, die auf der Stirn des Kindes brüteten, hinwegzustreicheln. Die Hand, so klein sie war, gab groß und gern, und das Fluidum, das von ihr ausströmte, wirkte auf die Kinder segensvoll. Die Hand war von tausend Quer- und Kreuzlinien durchfurcht, unschön, zerarbeitet, welk, aber gerade darum muss sie einmal herrlich gewesen sein. Wenn eine Königin neben einer Bäuerin die gleich harte Arbeit verrichtet, wird die königliche Hand rasch ihre feinen Formen und ihre prächtige Weiße verlieren, die der Bäuerin aber wird kaum an ihrem Aussehen etwas eingebüßt haben. Und so waren mir die Hände meiner Mutter immer ein Beweis ihres hohen, empfänglichen Herzens, und aus diesen Händen verstand ich, als ich älter ward, sehr wohl die Leidensgeschichte meiner Mutter zu lesen. Das Kind ahnte nur, dass es nicht der einzige Mensch war, der vom Vater gepeinigt wurde. Da drückte sich jeder in einen muffigen Winkel und brütete stumm in sich hinein. Und da die Stubenwände kahl und poesielos waren, so ward die Fantasie des Kindes früh rege. Ich zwang mein Gehirn oft, die herrlichsten Paläste zu bauen. Ich schweifte in Höhlen umher und tötete Bären. Ich kletterte auf Felsen und köpfte Riesen. Ich ehelichte Prinzessinnen und ward König in einem kupfernen Schloss. Ich hielt Zwiesprach mit Elfen und ritt mit nackten Hexen auf Besen durch die Lüfte. Über wilde Stoppelfelder, auf denen das Mondlicht schlief, fuhr ich in feurigen Wagen. Ich ward Henker und schwang über Menschen das blutige Schwert. Und weil bei uns zu Hause jedweder Glanz fehlte, nachdem ich mich so sehnte, als ich ihn in den Wohnungen der Spielkameraden einmal geschaut hatte, ward ich hingedrängt zur Märchenwelt. Und es gab wohl kein Kind, das diese Geschichten, bei denen mir Verzückung und Wonne durch die Adern floss, so gierig in sich aufnahm und sie gleichzeitig so haarklein in Wirklichkeit umsetzte wie ich. Umso entsetzlicher war es für mich, als ich aus diesem Traumleben erwachte und gefunden hatte, dass die Welt draußen nicht so war wie die Märchenwelt in mir. Da verletzte mich jedweg Ding und kein Haar blieb mir ungekrümmt. Die Welt stieß mich ab. Sie war so trist und traurig. Ich weiß noch genau, dass ich mich einst, angeekelt von aller Wirklichkeit, in den Keller verkroch, trotzdem mir von den toten Spinnen, die in ihren dick bestaubten Geweben vermoderten, graute, dass ich dort dann niederkniete, ein altes Schwert emporhob und eine schöne Fee feierlichst beschwor, mich fortzuführen in ihren duftigen Wald und mich bald zu erlösen von dem heimatlichen Gefängnis. Oh, und Flügel wünschte ich mir, denn etwas ganz Weltunberührtes in mir wollte immer bei den Sternen sein. Meine Gebete an die Feen und Zwerge gerichtet, blieben aber unerhört und ich wurde skeptisch gegen das ganze Geistergesindel. Ich muss noch erzählen, dass ich die Märchen nur in jenem Raume las, in dem der Deus Crepitus geweiht ist, in einem dörfischen Abort ohne Wasserabguss, wo es atembeklemmend stank und wo mir die Mücken trotz Wehren und Sträuben unablässig ins Gesicht flogen. denn in der Wohnstube durfte ich nie lesen. Dafür stellte ich aber die Geduld der Bedrängten auf harte Proben und ließ sie oft 4-5 Mal pochen, indes ich glückfiebernd weiterlas. Ehe ich mein pestendes Kämmerchen verließ, schob ich das Buch unter meine Weste, dass man es nicht entdecken konnte. Man fragte mich, warum ich so oft und so lange in jenem Häuschen säße. Ich musste wieder lügen, beständig lügen, entschuldigte mich mit Durchfall und war dann gezwungen, mehrere Tassen eines widerlich stopfenden Getränks zu leeren. So oft ich meiner Heuchelei wegen dieser Medizin einnehmen musste, roch ich aus dem Munde wie ein Wiederhopf und verfluchte mein Leben und meine Peiniger. Wenn der Vater mich mit einem deutschen Buch betraf, riss er es mir aus der Hand und verbrannte es meist, oder er zerrupfte es wohl auch in seine einzelnen Bogen und schnitt es für den Klosettgebrauch zurecht. Jeder Lump konnte meine Märchenwelt mit jener Materie besudeln, die die Felder fruchtbar macht und die nur der gute Aristophanes auf die Bühne gebracht hat. Diese also vernichteten Bücher bedeuteten aber meine ganze Welt. Und dann, sie waren von den Kameraden erborgt, die mich schonungslos und mit der Freude, welche die Jugend an Prügeleien hat, durchwalkten, wenn ich sie nicht mehr abliefern konnte. Ich war dann genötigt, die Freunde zu belügen und meine Fantasie nach dieser Richtung hin anzustrengen. Außerdem musste das Buch natürlich wieder ersetzt werden, was denn meine Mutter bezahlte. Und da sie immer gar knapp bei Geld war, entstanden durch mich, also indirekt durch meine Leselust, zwischen den Eltern gewöhnlich hässliche Dispute, die, ich erinnere mich so qualvoll deutlich daran, stets mit unerhörten Flüchen des Vaters endigten. Und ich bekam dann Prügel und außerdem wurde ich noch wacker durchgeschimpft. Ein Feuer soll dich verbrennen, polterte es dann über mir. Man zerbreche dir den Kopf, 80 finstere Jahre über dich getaufter Hund, musst du diesen Dreck lesen, heidnischer Bankert. Alle bösen Geister über dich nicht gedacht soll deiner werden, du freches Schweinegewicht. Ein böses Ende für dich, geschwollen sollst du liegen, die Cholera ergreife dich, man spalte dir die Stirnstück Mist, der Teufel fange dich. Und dies alles um der Lektüre eines deutschen Buches willen. Ich begreife das heute sehr gut, ich muss sogar gestehen, dass mir dieses spezifisch russisch-jüdischen Schimpfe durch die Kraft des Ausdrucks und die Originalität des Inhalts Bewunderung abzwing. Aber das Kind konnte sich die grausame Brutalität des Vaters nicht erklären, ward von solcher Art vergiftet, ward schweigsam, zog sich in sich zurück, wünschte dem Vater von ganzem Herzen einen jähen Tod, der Mutter dagegen ein ewiges herrliches Leben. Die Art des Vaters, mit mir zu reden, übte auf mich eine umso nachhaltigere Wirkung aus, als sie mit der Weise meiner Umgebung, besonders im Tone der Mutter, disharmonierte. An die Mutter schloss ich mich an mit dem ganzen Bedürfnis eines missverstandenen, ungeliebten Kindes. Und die Mutter begriff das alles, und da sie mir die Liebe ersetzen wollte, die der Vater mir verweigerte, verweichlichte sie mich. Der Vater hasste mich, denn ich war nicht seines Schlages. Ich war ihm überflüssig, ein Esser mehr im Hause, wissensdurstig und wenn auch klein, ein großer Frager. Vater, wo ist der liebe Gott? Was sind das für Fragen? Er ist im Himmel. Dort oben? Ja, Kaffer, dort oben. Wann sieht man ihn? Solche Schweine wie du sehen ihn nie, nur die Frommen sehen ihn. Siehst du ihn? Halt dein Maul, lass mich essen. Bin ich denn nicht fromm? Nein, du Brigant, du bist nicht fromm. Du betest nicht gern, du liest lieber diesen deutschen Dreck. Aber warte nur, in jener Welt drüben wird man dir dafür schon den Hintern vergerben. Aber ich muss doch lesen, Vater. Nein, das musst du nicht. Wirf deine ekelhaften Bücher weg ins Feuer, mit den Schmierereien, bete, das ist klüger. Dann werd ich Gott lieb haben, sonst aber verachtet er dich wie einen krätzigen Hund. So viel war mir aber der liebe Gott nicht wert. Und wenn er so kleinlich sein konnte, weil ich nicht den ganzen Tag vor ihm auf den Knien lag, so brauchte ich ihm auch nicht meine Märchenbücher zu opfern. Denn was in den Märchenbüchern stand, wusste ich. Das war alles so wunderbar und so groß. Aber was in den Sternen stand, konnte ich nicht wissen. Gott war mir nur ein Name, leerer Schall und Rauch, etwas, das beständig auf der Lauer lag, um einen für jede Kleinigkeit zu bestrafen. eine Wolke, von der man sich aber keine rechte Vorstellung bilden konnte. Und erst als Jüngling wurde er mir von Bedeutung, glaubte ich an ihn als an einen persönlichen. Daher kam es unzählige Male zu denselben Szenen. Der Vater kannte alle meine Verstecke und entdeckte meine Bücher. Er scharrte sie mit einem Knüttel unter dem Schrank, unter dem alten Wachstuchsofa hervor, und wenn er sie hatte, besah er die farbigen Bilder, die ihm viel Spaß machten, bat mich, ihm die Illustrationen zu deuten, und wenn ich es mit großer hingebender Freude getan hatte, belohnte er mich, indem er das Buch in den Ofen warf. Er ließ mich fortwährend seine Übermacht fühlen. Er war beständig mein Feind. Wenn er sah, dass ich darüber weinte, war er froh. Durch diese Tyrannei hoffte er, selig zu werden. Denn dem fanatischen russischen Juden ist nicht so verhasst, wie das, was der Kulturmensch unter Bildung versteht. Diese Bildung führt immer auf verbotene Pfade, verstrickt die Menschen in ein Labyrinth transzendentaler Fragen und verleitet sie, über Gott zu sprechen wie über ihresgleichen. So zerbrechlich ist dieser Gott der Weisen, dass sie um seine Weiterexistenz fürchten, wenn sie ihn der Diskussion preisgeben. Man könnte vielleicht dahinter kommen, dass dieser Gott, wie schließlich alle Götter, auch seine Schattenseiten hat. Darum darf man über sein Wesen nicht nachgrübeln, sagen die Weisen, und die Toren folgen. Damit dieser Gott nicht von seinem Throne gestoßen werde, ist der Jude durch 100 spitzfindige und kleinliche Gebote gebunden worden. Nichtbefolgung ist Sünde, und die kleinste Sünde kann die größte nach sich ziehen, nach dem bekannten Rezept der bösen Tat, die vorzeugend Böses gebären muss. Und diese Anschauung, die so verstockt, fanatisch, dumm, kleinherzig, gemein, tyrannisch und sklavisch macht, wurde von meinem Vater, der in Russland unter Barbaren und religiös Wahnsinnigen groß geworden war, als Erbteil seiner staubgewordenen Ahnen hochgehalten und von mir, der ich deutsche Schulen besuchte und eine Erziehung genoss, die von seiner abstach wie das Licht gegen die Finsternis, verlangte er, dass ich die ausgeheckten Sophismen seiner Talmudweisen als anbetungswürdige Offenbarung betrachten sollte. Er stopfte mein unterentwickeltes Gehirn gegen meinen Willen mit den Lehren des Talmud voll, die mir zumeist albern und stumpfsinnig vorkamen, und forderte als Haustyrann oder als Vater, was dasselbe ist, dass ich sein Brot aß, dass ich auch sein Lied singe. Ich hatte die Wahl, mich entweder zurückzuquälen in die verschrumpfte, vermoderte, verschrobene Gedankenwelt des grauesten Mittelalters oder mich stäuben zu lassen, mir die Ohren rubinrot zausen und Haare ausrupfen zu lassen. Ich machte natürlich Konzessionen und begann, mich mit den Weisen zu beschäftigen, mit diesen vierschrötigen Tüftlern, bei denen man vergebens nach einem Gedanken fischte, die sich dagegen ihr Leben lang darüber den Kopf zerbrachen, ob man eine Laus am Sonntagabend töten dürfe oder nicht, ob ein Hühnerei am Feiertag gelegt benutzt werden dürfe oder nicht, ob man sich den Hintern mit einem Scherben reinigen dürfe oder nicht. Am Sonnabendnachmittag, nachdem man sich vorschriftmäßig zu Ehren Gottes und seines heiligen Ruhetages außergewöhnlich gut gemästet hatte, musste ich schlaftrunken und des Widerwillens voll diese Weisheiten einer toten Zeit in mich aufnehmen. Und die Mutter, die wohl bemerkte, wie ich meinen Wunsch, auf die Straße zu laufen, knebelte, versprach mir hinterrücks zu Sonntag 5 Pfennige, wenn ich mich beherrschen und eifrig bei der Sache sein wollte. Und für diese 5 Pfennige, die mir damals als eine enorme Summe erschienen, beugte ich meinen Stirnnacken unter das Joch und ließ mir erzählen, dass es eine Natur gäbe, deren tiefe Rätsel man jedoch nicht lösen dürfe, dass es einen großen, mächtigen Gott gebe, nach dessen Art und Herkunft man aber nie forschen dürfe. Es wurden dem staunenden Kinde die Augen himmelweit geöffnet, damit es den Geist, der die Natur beseelte, gehörig bewundere. Aber bei Todesstrafe wurde dem Kind verboten, nach dem Ursprünge zu fragen, und wenn die Augen des Kindes auch von 1000 großen Fragen wieder leuchteten, keine wurde beantwortet. Ich hatte die Gesetze zweier Völker zu befolgen. All die jüdischen Gebote, die zu Beginn der christlichen Zeitrechnung einer verrohten und verlodderten Judenheit gegeben worden waren, musste ich innehalten, bei Androhung des Paradiesverlustes der Kulturstaat aber forderte, dass ich mich auch den Landesgrenzen unterordne. So musste ich bald nach rechts, bald nach links schielen, um mit keinem Gesetzesbruch zusammenzustoßen und lebte also in ewiger Furcht. Diese Gesetze umgaben mich wie eine Festung mit hohen Ringmauern, aus der es kein Entrinnen gab. Das Gefühl der Abhängigkeit von Geboten und Paragraphen erwachte, so wie man die Augen aufschlug und einen Fuß aus dem Bette streckte. Das erste Gebet, das man noch mit schlaftrunkenen Augen lallte, war dies: Ich danke dir, ewig lebender, immerwährender König, dass du mir durch deine große Gnade und Huld meine Seele wieder aufs Neue geschenkt hast. Die Seele, fragte ich mich, die Seele, wer ist sie? Sobald ihr aber von diesem Baume esset, werdet ihr wissen, was gut und böse, und erkennen, dass das Leben ein Übel ist, dass ihr keine Götter seid, sondern dass euch der Böse mit Blindheit geschlagen hat und euer Dasein sich abrollt, die Götter lachend zu machen. Und wenn man sich nur 4 Ellen vom Bett entfernte, ohne sich die Hände gewaschen zu haben, hatte man schon den Tod verdient. Den Tod? Der Tod, was ist er? Und noch indem ich grübelte, trieb man mich an, rasch in die Kleider zu schlüpfen und mich zu waschen, nicht um der Reinlichkeit willen, sondern um die vielen tausend bösen Geister zu verscheuchen, die während der Nacht meine Hände belagert hatten. Die Nachtgeister konnte man sehr leicht verjagen, man musste jede Hand nur 3-mal mit Wasser begießen, dann verschwanden sie. Übrigens, wer an diese Geister nicht glaubte, konnte sich von ihrer Leibhaftigkeit überzeugen, der brauchte nur das Fell eines schwarzen erstgeborenen Kätzchens, dessen Mutter ebenfalls vollkommen schwarz sein musste, zu verbrennen und von dieser Asche einige Stäubchen sich in die Augen zu streuen. Dann sah er die Geister und musste sterben. Nachdem man sich gewaschen hatte, hieß es nun, die Gebetriemen umschnüren und den weißen Gebetmantel umhängen, wobei viele Segnungen und Gelübde gesprochen werden mussten, die man natürlich sofort brach. Hernach raspelte ich 50 hebräische Seiten herrlicher und schwülstiger Lobpreisungen und Lobhudeleien Gottes herunter, deren Sinn ich nicht begriff, deren Zusammenhang mir unklar war, immer nach der Uhr schauend in der Angst, den Beginn der christlichen Schule zu versäumen. Aber vorher hatte ich noch ein Bedürfnis, und verließ ich das Häuschen wieder, so musste ich dem lieben Gott auch noch für meinen Stuhlgang danken. Dieser Gott kümmerte sich also um alles, und es gab nichts, wofür man ihm nicht danken musste. Man war nichts als sein Spielzeug. In 6 Tagen hatte er die ganze Welt geschaffen, und er wollte sie nach abermals 6 Tagen, ein Gottestag war wie 1000 Erdenjahre, wieder vernichten. Schon zählte man das Jahr 5600 so und so viel, noch 300 und etliche Jahre, und Gott würde sprechen. Genug des Spiels. Welch ein unerforschlich launenhafter Gott. Ich überschüttete ihn mit Danksagungen, er aber kümmerte sich nicht um mich, während ich in der Schule saß. Vielleicht missachtete er mich, weil ich dort ohne Kopfbedeckung saß. Das war so eine große Sünde. Vielleicht, weil ich den Namen des Gekreuzigten oft ausgesprochen, was mir streng verboten war. Ich wusste nicht, weshalb Gott sich nicht meiner annahm. Ich besaß keinen Rock und musste infolgedessen Sommer wie Winter im Sommerpaletot auf der Bank sitzen, in einem sehr alten Paletot, den ein älterer Bruder abgelegt hatte und der mir zu weit und zu groß war. Der Lehrer forderte mich auf, den Paletot abzulegen. Ich weigerte mich aber, ohne jedoch Gründe anzugeben. Der Lehrer ohrfeigte mich, die Schüler höhnten, und da ich mich schämte, ihnen die wahre Ursache meiner Weigerung mitzuteilen, hielten sie mich für blöde und zupften in den Pausen an mir herum, schlugen mich, gossen Tinte in meine Taschen und spien nach mir. Sie betrachteten mich wie einen Aussätzigen. Zum Teufel, warum half mir denn Gott nicht aus der Klemme? Samstags musste ich in der Synagoge sogar den Sammet küssen, in den man die Tora-Rolle hüllte. Ebenso die silbernen Gegenstände, einen ganz äußerlichen Prunk, den um ihr Seelenheil besorgte Bankiers der Synagoge geschenkt hatten, mit denen man die Tora-Rolle behängte. Ich sah, dass mein Vater, während er sich diesen metallenen Vierlefanz küsste, heilige Schauer empfand und im Geiste Gott schaute, und ich fragte mich 1000-mal, warum diese Offenbarung nicht auch über mich kommen wollte. Die Antwort darauf gab mir der Vater in Form von Kopfstößen und Flüchen. Sein Mund kannte nur bittere Worte, Worte, die so wehe tun und die man nicht vergisst. Fromm musst du, Lausehund sein, Gott ergeben und demütig, und glauben musst du, hier, hier, hier hast du was. Ich werde dir die Knochen schon zerbrechen. An Gott musst du glauben und an die Worte der Weisen selbstverständlich auch, du Schwein. Hier hast du noch eine Maulschelle umsonst und nun küss meine Hand, die dich schlug. Vorwärts, holla, küss, du Bankert, sei dankbar gegen Gott, du Rotznase, denn er ist allmächtig. Ich küsste die Hand und mir war, als küsste ich die Hand meines Henkers. Gott wünscht, dass ich dich züchtige, und der König Salomo, der Weise, Frieden seinem Andenken, empfiehlt es ebenfalls, sagte der Vater. Ich hasste diesen großen, graubärtigen Sklaven Gottes wie den Tod und sann Tag und Nacht, ihn zu ermorden. Und oh, wie hasste ich diesen Gott! Ich war erbärmlich, abhängig von ihm, und ich empörte mich umso tiefer gegen ihn, je größer die Dankbarkeitsbürde war, die ich zu tragen hatte. Wenn ich ihm nicht dankte, verfiel ich der Hölle, und die Drumette des Messias schmetterten am Auferstehungstag alle Toten wach, nur mich nicht. In der Hölle würde man stückweise gebraten und geschunden, und da in meiner Fantasie sich alles viel schrecklicher malte, als die superklugen Weisen es geschildert und vielleicht beabsichtigt hatten, so übte ich täglich auf meine Ehrlichkeit Erpressungen aus und war dankbar und Gott ergeben, ergeben wie ein Sklave und gottesfürchtig, furchtsam wie ein wehrloser Hund. Das ist der vergiftete Born, welchem mein rätselhaftes Wesen entsprang, und irr ich nicht, so ist das auch die Quelle aller problematischen tieferen Naturen, an denen das moderne sklavische Judentum so reich ist. Die Jungen, die viel kritischer und durch eine fremde, verfeinerte Kultur sensitiver geworden waren, als die Alten es waren, tragen schwer an den Sünden ihrer Väter und Ahnen. Sie wollen gut machen, was jene verdorben, und erstreben einen neuen Gott und eine Reform ihres Volkes. In diesen Köpfen lebt vieles utopisch, vieles unreif, aber der Schimmer eines großen Ideals umleuchtet sie. Es ist ein Geschlecht mit neuen Gedanken und alten Gefühlen, die wie dunkle Schatten über ihrem Leben liegen. Mitten im Ghetto wachsen sie, bleich, weil sie keine Sonne haben, gebeugt, weil sie nicht auswachsen können, in den Winkeln voll Unrat und dumpfer Lüfte. Umso tiefer und eigenartiger ist ihr Seelenleben, denn nichts darf an die Oberfläche gelangen. Sie leben in einem ewigen innerlichen Fieber, das nicht ausschlägt. In den trüben Gassen der östlichen Städte begegnet man ihnen oft, diesen jungen Faustnaturen und Shylocks, diesen armen Gottsuchern, die inmitten ihres Heims ihre Heimat verloren haben. Die böse Fee legte auch mir ein gefährliches Geschenk in die Wiege, Zerrissenheit der Seele. Diese Zerrissenheit hatte ihren physischen Grund in der Natur der Eltern, deren Ehe zwar einen inneren Kontrast bildete, die aber ihr Leben lang dennoch nie eine Seele zusammenflossen, wie man landläufig von entgegengesetzten Temperamenten doch behauptet. Das Extrem war hier so groß wie zwischen Teufel und Engel, und es ist klar, dass aus einer solchen Verbindung kein harmonisches Mittelding hervorgehen konnte, sondern ein Geschöpf, in dem die zwei Seelen in beständigem, heftigen Hader miteinander liegen mussten. Beide Kräfte waren gleich stark. Was der Engel in mir wollte, hintertrieb der Teufel, und wenn der Teufel mich beherrschte, ward er vom Engel in mir gestürzt. Daher kam es, dass Licht und Schatten nie zu einer sympathischen Helle in mir zusammenstimmten. Entweder war ich erfüllt von sieghafter Sonne und konnte alles um mich her bestrahlen und beglücken, oder mein Auge warf dämonische Schatten, die meine Umgebung in grauenvolle Nacht hüllten und die Menschen schreckten. Psychisch wurde diese Zerrissenheit erklärlich durch eine förmliche Zweiteilung des Gehirns. Bald musste es die Kulturprodukte des 20. Jahrhunderts, bald den Aberglauben des frühen Mittelalters und diesen keineswegs bloß kulturgeschichtlich in sich verarbeiten. Am Vormittag in der christlichen Schule, Chemie, Physik, Mathematik, Zoologie, Botanik, nachmittags Geisterglaube, Studium jüdischer prähistorischer Gesetze, Psalmengesinge und hündisch-devote Gebete an einen persönlichen Gott, den man verabscheute, vor dem man sich verkroch und sich diebisch in Acht nahm, weil er das Attribut der Rächende trug. Wo man ging und stand, sah dieser furchtbare Gott auf einen herab. Überall ward man von ihm und seinen Heerscharen belauert und ausspioniert. Seine Allgegenwart quälte und peinigte mich bis in den Schlaf hinein. Das waren die Patengeschenke der bösen Fee. Aber eine gütigere Schicksalsgöttin glich diese Ungerechtigkeit wieder aus und gab mir, was sie vielen Juden schenkt, die blitzende Waffe des Spottes und als Schild den Mut der Selbstironie. Und endlich die Feigheit der Maske, womit man dann die seelischen Wunden so leichtlich zu schirmen und vor feilen Angriffen zu schützen vermag. Weil der Jude weiß, dass man ihn überlisten will, hat er all seine Kräfte konzentriert und seine Beobachtungsgabe hat sich verschärft. Er ist jede Minute des Angriffs gewärtig und jederzeit bereit zu kämpfen. Im eigenen Lager leben hart und feindlich auseinanderstrebende Lebensanschauungen beieinander, geprägt von einer alten religiösen Kultur und von beispiellosen wirtschaftlichen Verhältnissen. Dieser erbitterte Kampf setzt sich fort bis in die engste Familie und am allerheftigsten wütet er da, wo Vater und Sohn mit ihren grundverschiedenen Welten aufeinander platzen. Auch ich hatte ein neues Für und ein neues Wider. Ich war revolutionär gegen meinen Vater, weil ich die unnütze Last der überlebten Tradition auf meiner Seele nicht länger ertragen konnte. Ich war Anarchist im Elternheim, weil es mein Leben lang nur ein Kerker war, in welchem ich mit den schwersten seelischen Ketten beladen schmachtete und vergebens nach Freiheit und Sonne rang. Ich wollte endlich die Wahrheit haben um jeden Preis. Es drängte mich, Abrechnung zu halten und mir einen blanken Adelsbrief zu erkämpfen. Und eines Tages, als ich erkannt hatte, dass meine Götter Götzen waren, zerschlug ich sie in 1000 Scherben und sprengte die Gitterstäbe meines Gefängnisses. Auch den Staub der christlichen Schulen schüttelte ich von mir, denn die Lehrer waren befangene, unfreie Köpfe, deren Stellung und Meinung vom großherzoglichen Oberschulrat abhängig war, welcher anstandshalber und weil er emporrücken wollte, sehr religiös und monarchistisch gesinnt sein musste. Das wirkte wieder auf die Lehrer zurück und machte sie feige. Auch wussten sie sicherlich nicht mehr von Pädagogik, als gerade in ihren Leitfäden und Lehrbüchern stand. Nicht ein einziger hatte angeborenes Erziehertalent. Vielmehr begnügten sich alle, ihr vorgeschriebenes Pensum mittels Stockschlägen und Nachsitzen in uns hineinzupauken. Der großherzogliche Oberschulrat bezahlte sie dafür und von diesem Gelde konnten sie sich und ihr Weib ernähren und womöglich auch noch die Kinder, die sie gezeugt hatten. Die Pädagogik brachte jährlich 2400 bis 3600 Mark ein. Insofern war es eine ganz nützliche Wissenschaft. Es herrschte das hinterlassene System der Kloster- und Jesuitenschulen, nach welchem unendlich mehr für den unreifen Verstand als für die natürlichen Sinne getan wurde. So wird es mir erklärlich, warum ich und noch einige Knaben, bei denen die Beobachtungsgabe, die ja nichts anderes als Sinnlichkeit ist, auffallend entwickelt war, gerade die schlechtesten bzw. sehr mittelmäßige Schüler waren. Die aufgewecktesten der Klasse, die poetisch oder künstlerisch veranlagt waren und für die eine Erziehung der Sinne unübersehbar wichtig gewesen wäre, mussten ihr Gehirn mit Dingen vollstopfen, aus denen die unentwickelte Vernunft noch nichts zu machen wusste. Auge und Ohr blieben unbefriedigt und die Sinne verkümmerten. Der Geist wurde in den lebendigen und toten Sprachen, in Natur- und Geschichtswissenschaften in spanische Stiefel eingeschnürt. Umso intensiver sehnte man sich allerdings, die enge Fessel bald abstreifen zu können. Ich war hartnäckig genug, meine Naturfreude an der Rose nicht für eine richtige Deklination einzutauschen und verließ natürlich die Kinderkaserne mit einem sehr schlechten Zeugnis. Höhere Schulen, die Völker der Erde und voran ihre Künstler und Dichter werden mir dereinst ein glänzendes Zeugnis ausstellen, dachte ich, als ich dem Schulhof Valet sagte. Zu Hause wurde ich nun als ein erwachsener Mensch betrachtet und als solcher durfte ich nicht länger müßig gehen. Die Sticheleien des Vaters, die ich nunmehr versuchen solle, wie schön das Brot schmeckte, dass man sich durch eigene Hände Arbeit verdiene, trafen mich gut. Zum Überfluss rechnete er mir noch vor, wie viel ich ihn schon von der Stunde meiner Geburt an gekostet. Er fing ernsthaft bei der ersten Windel an und hörte bei dem Bissen auf, den ich eben verzehrte. Demnach war ich ihm viele Tausende schuldig. Wann ich die bezahlen wollte, fragte er. In kochendem Hass packte ich meine 7 Sachen. Die Mutter legte segnend ihre Hände auf mein Haupt. Dann zog ich aus. Was nun? Zum ersten Mal fühlte ich freien Himmel über mir und glaubte, ein für alle Mal der Hölle entronnen zu sein. Aber der Boden, in dem ich gewachsen war, wurde für mich verhängnisvoll. Ich war unsäglich verkümmert. Ich glich der Pflanze eines Gewächshauses und war behaftet mit einer überfeinen Sensibilität. Ich war ein Mensch, der nicht gelernt hatte, sich zu überwinden, der nicht groß und fruchtbar werden konnte, weil ich an der Vergangenheit litt und an verhaltenen Gefühlen, die sich in den tiefsten Untergründen der Seele verbohrt und sie krank gemacht hatten. Gequält von dem fast körperlichen Hunger nach einem lieben Wort ging ich umher. Über mir schien keine Sonne und ich kannte nur den Schauer der Tränen. Ich hatte meine längst verlorene Heimat verlassen und die schönen Feiertage mit ihren verinnerlichten Symbolen kehrten mir nie wieder. Meine Eltern verstanden mich nicht, aber als ich jede Brücke zwischen mir und ihnen abgebrochen hatte, fühlte ich, dass mein Herz trotzdem jenseits des verhassten Ufers geblieben war. Mein Schicksal, das wie ein Sturmwind über mich gekommen war, hatte mich losgerissen von dem Erdreich, aus dem ich meine Liebe und meinen Hass gesogen. Aber meine Wurzeln verblieben jener Mutter Erde. So stand ich in der fremden Welt und erstarrte in all dem Frost, der mich umwitterte. Meine Seele begann an der Zukunft zu kranken, die kalt und ungewiss vor mir stand. Ich kannte das Leben noch nicht, ich hatte es noch nicht genossen und war doch schon so übersättigt. Ich fuhr, 15 Jahre alt, von Süddeutschland nach Holland, um dort in ein Geschäft einzutreten. Aber als ich mich eben hinter die Theke gestellt hatte, packte mich das Heimweh nach meinem Gefängnis und nach meiner Mutter mit Riesengewalt. Ich warf Elle und Schere weg, rannte kopfüber zur Bahn und fuhr wieder nach Hause. Eine Nacht hindurch, den folgenden Tag und wieder eine Nacht. Und da saß ich wieder dem Vater gegenüber, der mich verzehrte mit seinem Grimm und ließ die Schimpfworte kübelweise über mich ausschütten und die Beweisgründe meiner absoluten Untauglichkeit äußerlich ruhig über mich ergehen. Innerlich aber sah ich, wie ich den Vater am Halse packte und ihn erwürgte. Und nun begannen schmerzliche, leidvolle Tage, bis ich in einem Karlsruher Geschäft in die Lehre trat. Das höchste Glück war erreicht. Ich war als Sklave verkauft und hatte für 25 Mark monatlich, die der Vater einsteckte, Hausknechtarbeiten zu verrichten. Das ertrug mein Herrensinn nicht, aber da ich ein Knirps war, der sich nicht mit dem erhofften Erfolg hätte auflehnen können, strengte ich meine ganze Energie und Geisteskraft an, um alle Kommis und alle Verkäuferinnen zu übertrumpfen. Und mit völliger Hintansetzung meiner Gesundheit gelang es mir. Man entdeckte mich schon nach 3 Wochen und ich avancierte nun von Monat zu Monat mit steigendem Gehalt. Was da zu lernen war, hatte ich in einigen Wochen gelernt. Ich besaß die umfassendste Firmenkenntnis, war der erste Korrespondent, der beste Einkäufer, der gewandteste Verkäufer, der tüchtigste Reisende, der geschmackvollste Dekorateur, der zuverlässigste Buchhalter des Geschäfts. Kontraktlich war vereinbart, dass ich 3 Jahre lernen sollte. Man schenkte mir 2 davon. Und ich durfte von nun ab 80 Mark nach Hause tragen, die der Vater klimpernd in seine Tasche gleiten ließ. Dafür hatte ich das Glück, sein Lieblingskind zu werden, woraus ich schon in frühen Jahren den bitteren Schluss zu ziehen verstand, dass man für Geld alles haben könne, sogar Vaterliebe. Und nun, da ich sah, wie begehrt das Geld war, wie ich in der Achtung meiner Bekannten und Verwandtensippe horrend stieg, war mir nichts mehr heilig. Dichterischen Drang, worunter ich nicht den Drang verstehe, Verse zu machen, verspürte ich schon in Kindesjahren. Aber nun, wo sich so viel in meinem Herzen angesammelt hatte, dass es von der Last meiner Beobachtungen, Peinigungen und Selbstquälereien überladen war und fast brach, schrieb ich mir alles in einem wüsten Trauerspiel, wild und toll, von der Seele herunter. Ich versetzte mich in die Psyche eines Mörders und suchte nun als solcher mit meinem Gewissen und mit Gott fertig zu werden. Es war mein erstes Werk, das gedruckt, verlegt und totgeschwiegen wurde. Aber das erste, möglicherweise elende Buch, das man mit Furcht und Beben niederschreibt. Es besteht ganz und gar kein Verhältnis zwischen seiner Wertlosigkeit und der ungeheuren Bedeutung, die es für die eigene Entwicklung hat. Nunmehr war ich Kaufmann und Dichter in einer Person, und mit Shakespeare um die Palme zu ringen, schien mir keineswegs so kühn. Diesen Konkurrenzkampf musste ich aber auf spätere Jahre hinausschieben, denn inzwischen hatte ich Flanellhemden zu verkaufen und Unterhosen, Systemjäger. Krank und verbraucht verließ ich endlich diese Stelle und gründete mit einem älteren Bruder ein Geschäft. Als es in kurzer Zeit blühte, trat ich, dem älteren Bruder den Futterdruck überlassend, aus und wurde Schreiber bei einem Advokaten. Aber auch das gab ich bald auf und wanderte nunmehr ohne Kompass von einer Stadt in die andere, von einem Dörfchen ins andere. Wie der Strohhalm im trüben Bache lebte ich. Hierhin trieb mich's und dorthin, und um mich war Unruhe und Schmutz. Ich ging von einer Branche zur anderen, versuchte mich schauspielerisch und wieder dichterisch, vertrödelte meine Jugendjahre in unsteter Zügellosigkeit, um endlich müd und gebrochen in Frankfurt am Main zu landen, wo ich nun vor der Wahl stand, mich zu erschießen oder besser zu ertränken, weil das billiger war. Frankfurt ist eine schöne Stadt, weil man dort zu essen hat. Aber einem verhungerten, von allen Familien- und Gesellschaftsbanden losgerissenen 17-jährigen Menschen bietet sie keine Reize. Es ist die Stadt, die mich gezeichnet, die am meisten an mir gesündigt hat. Denn dort hat man mir meine Illusionen geraubt, meinen Menschenwert tief herabgesetzt und meinen Magen krank gemacht. Dort stellte man mich mit dem berufsmäßigen Bettler auf eine Stufe. Und wenn man mir irgendwo 20 Pfennig schenkte, ließ man mich fühlen, dass es ein Geschenk war, das ich nicht verdiente. Dort stand ich, wie gewöhnlich gewerbsmäßige Bettler es zu tun pflegen, am Freitagabende in einer Synagogenecke und ließ mich von einem mitleidigen Bourgeois entdecken und mit nach Hause nehmen zum Abendbrot, wo man mich denn unter fortwährendem Rülpsen, denn das Essen war gediegen, nach Namen und Art, nach Herkunft und Sippschaft, Handwerk und Gesinnung ausfragte. Ich log natürlich die Sterne vom Himmel herunter, ich log virtuos. Die übrigen Tage aß ich bei Kreti und Pleti zu Mittag. Sonntags bekam ich bei einem Börsenkrösus die zusammengekratzten Reste, die vom heiligen Sabbatmahl übrig geblieben waren, in der Küche vorgesetzt. Montags speiste ich beim Vorstand der Gemeinde, dessen erwachsene Töchter lärmend miteinander wetteiferten, ihre Barmherzigkeit an mir ausüben zu dürfen. Dienstags pflegte ich, an meinen Fingernägeln zu kauen. Mittwochs verprovantierte mich ein armer, niederträchtig gutmütiger, weibisch mitleidiger Lehrer, der neuen Kinder und selber nicht zu beißen hatte. Am Donnerstag hatte ich gewöhnlich die Ehre, an der mageren Tafel einer ebenso mageren Wittib den Galantenhom zu spielen und ihr einen Schock Nichtswürdigkeiten zu sagen. Freitag gab es wieder kein Mittag und Sonnabends hockte ich im Badezimmer eines Mädchenpensionats und verzehrte den Teller auf den Knien angesichts nasser Unterhöschen in stinkender Schweißatmosphäre ein Stück Kalbsbraten, den mir die Leiterin des nützlichen Instituts pünktlich um 11:45 verabreichte. Denn um 12:30 kamen die kleinen Mädchen zu Tisch und die sollte nicht sehen, weil das in den Jahren die Fantasie so aufregte. Ich will all die Tatsachen, all diese kleinen lächerlichen Begebenheiten, kleinen Miseren, kleinen Schändlichkeiten, kleinlichen Sticheleien, die meine Lebenskraft unterwühlten, nicht erzählen. Aber sie untergruben mich. Und ich litt unendlich mehr unter den kleinen Schmerzen als unter den großen Qualen. Des Ekels voll und mit mir hadernd verbrachte ich die Nächte. Es war unerträglich, sich in der Welt immer von anderen forthelfen lassen zu müssen. Es war, als wenn man seine Seele verkauft hätte. Für alles, was man einmal erreichte, hatte man einem Fremden zu danken. Man aß stets des andern Brot. Er gab Geld aus für einen, und natürlich wollte er seinen Dank haben dafür. Ach, es war erniedrigend. Ideen waren eine sehr feine Sache, aber man konnte davon nicht leben. Und selbst auf die kostbarsten Gedanken lieh einem auch der menschlichste Pfandleiher nicht einen roten Heller. Ein Hosenknopf in der Hand war im praktischen Leben mehr wert als ein ganzes System der Philosophie im Kopfe. So abscheulich stand es um alles, was groß, was göttlich war. Nur diejenigen, die Geld hatten, konnten sich den Luxus der Bildung und der Ideale erlauben. Aber wer keine Mittel hatte, hatte auch nicht das Recht, aufgeklärt zu sein. Und ach, die Ideale waren nicht essbar. Ich sank in den tiefsten Morast, bis zum verabscheuenswürdigen Tagedieb. Die Wirtin begann jetzt, mich nicht mehr in mein Zimmer zu lassen, und ich litt auch Hunger. Nun scheute ich keine Arbeit und gab mich zu den verächtlichsten Dienstleistungen her. Ich bemühte mich vergebens vom Sonnenaufgang bis zum Abend als Abschreiber, Mundharmonika-Verkäufer, Lampendochtreisender, Playsänger, um mich über Wasser zu halten. Ich tat alles, wozu der Zufall mir Gelegenheit bot. Ich kroch vor allen möglichen Leuten, ich beschmutzte mich auf jede Weise, bis ich mich auf mich selbst besann. Mein Vater erfuhr von meinem Zustande und er fühlte menschliches Rühren. Er kam und beschwor mich, in den heimatlichen Käfig zurückzukehren, wo er mir freies Essen und Schlafen zusicherte. Er belebte meine Hoffnungen, aber alles war vergeblich, bis er weinte, sein Herz vor mir ausschüttete und mich zu glauben bat, dass er nicht der Tyrann sei, für den ich ihn hielte. Und dies sprach er wahr. Das Leben hatte ihm stark zugesetzt, und da er eine Natur war, die sich niemals aussprechen konnte, er war verschlossen wie die Kassette eines Geizigen, lagerte sich alle Bitternis auf dem Grunde seines Herzens ab und machte einen Polterer aus ihm, einen Vesuv, in dem es beständig rumort und der nur einer kleinen Erschütterung bedarf, um gleich Feuer zu speien und seine Umgebung zu verheeren. Sein Grimm war stets sprungbereit, sein Stolz stand immer unter Waffen. Er litt unter seinem Mangel an Geschick, Geld zu verdienen, und anstatt einem sicheren, wenn auch geringen Gewinn nachzugehen, saß er da und schmiedete große Pläne und ging unter die Erfinder, die kein Geld haben. Er stellte dem Gelde 1000 Fallen, aber er konnte es in keiner fangen, und er hasste es, weil er es lieben musste. Wenn er aber Geld in der Tasche hatte, dann war er wie der Löwe, wenn er satt ist und schläft. Ja, da saß er nun weinend neben mir und bat mich, ihn nicht zu verkennen. Gleichsam, als bitte der Vesuv um Entschuldigung, weil er Rauch ausstoßen müsse. Die Mutter würde ihn verfluchen, sagte er, wenn er ohne mich zurückkehrte, denn die Mutter sei erblindet. Die Mutter erblindet? Als ich in die Stube trat, erkannte mich die Mutter nicht, bis ich meinen Namen nannte. Dann traten ihr Tränen in die Augen und mit einem herrlichen Lächeln, das mir die Seele zerriss, hieß sie mich vom innersten Herzen willkommen. Und ich fühlte jetzt, dass eine Mutter wie ein Leuchtturm ist, zu dem alle verehrten Schiffe wieder heimfinden. Sie sprach ihr Willkommen, aber an den Schrank hin, denn sie sah nicht, wo ich stand. Ich ging auf sie zu, dann betastete sie mein hageres Antlitz mit ihren heiligen Händen. Ich war in meinem tiefsten Innern erschüttert und brach zusammen. Als ich zu mir gekommen war, ging ich in den Abtritt. Seine vier Wände waren in leidvollen Stunden mein einziger Zufluchtsort, wo ich mich einriegeln und wo ich unbeobachtet weinen konnte. Und meine heißen, lange verhaltenen Zähren flossen reichlich über meine Kleider. Und die blinde Mutter war es, die mich wieder ins Leben hineinrief. Der verlorene Sohn war zurückgekehrt. Großes Versöhnungsfest. Allgemeiner Trara der Sippen und Magen, Rührung, Abendbrot, Tränen, ein frisches Bett und am anderen Morgen wieder Flüche, Jeremiaden, ein gutes Frühstück und heftige Vorwürfe. Der Vater schimpfte mich wie immer, nur um des Vergnügens willen mir weh zu tun und weil er nicht anders konnte. Meine Schwester fühlte instinktiv, wie ich litt, aber sie war zu schamhaft oder zu feige, um mich zu trösten. und fand den Mut oder die richtigen Worte nicht, um mich zu beschwichtigen. Nicht in allen Familien suchen Bruder und Schwester, die sich innig lieben, sich einander so auszuweichen, seelisch zu meiden und zu schonen, zugleich von dem merkwürdigen Drang behext, sich gegenseitig zu verwunden, die Blößen, die man durch den langen Umgang aneinander entdeckt hat, vor jedem x-beliebigen Fremden aufzudecken und einander mit kleinen Stichen zu bekriegen und zu überwinden. Ich war 17 Jahre alt und hatte mit meiner Schwester noch nie ein tieferes oder bedeutungsvolles Wort gewechselt, hatte mich ihr noch nie anvertraut. Im Gegenteil, ich hielt sie für falsch, schlug und schimpfte sie, zerrte sie an den Haaren und machte sie vor allen Kameraden lächerlich. Nichtsdestoweniger prügelte ich einen Schulfreund blau und grün, der es einmal gewagt hatte, im gleichen Tone über meine Schwester zu sprechen. So machte es auch meinen älteren Brüder mit mir. In meiner Gegenwart verhöhnten sie mich und ließen kein gutes Haar an mir. Vor Fremden dagegen prahlten sie mit meiner Gescheitheit und Tüchtigkeit und erzählten mit leuchtenden Augen überall herum, dass ich ein hochbedeutendes Werk unter meinem Namen veröffentlicht hätte. Sie erzählten das in einem Tone, als wollten sie sagen, »Was? Wir sind Kerls, na? Macht ihm das doch nach, ihr Kaffern!« Meine Brüder selbst beschäftigten sich aber mit der Lektüre meines hochbedeutenden Werkes nur in der Retirade. Eines Tages, als der Vater besonders griesgrämig und misslaunig war und seinen ganzen Hass gewitterartig über mir entlud, kommt meine Schwester herein, geht auf mich zu, legt einen mit Bleistift beschriebenen Zettel in meinen Schoß und eilt wieder hinaus. Und ich lese, wobei mir die Tränen fortwährend auf das Papier tröpfeln, Folgendes. Bruder, dies eine Mal glaub mir, ich bin nicht falsch. Von mir denke nicht so, denn ich liebe dich. Oh, von Herzen, ich hätte sehr gern mit dir gesprochen, aber in unserem Hause haben die Wände Ohren. Hab Erbarmen mit mir und deiner Mutter. Du siehst ja, wie namenlos sie leidet. Und mich schmerzt es wie dich. Wann wirst du dich befreien aus diesen furchtbaren Qualen, in denen du jetzt steckst? Die Mutter gibt dir zu jeder Minute 30 Mark. Mehr haben wir in Wirklichkeit nicht. Wann wirst du gehen? Und wohin gehen? Wann mir schreiben? Bis wann willst du mir schreiben? Dann nur postlagernd. Die Mutter will es nicht anders. Der Vater soll es nicht wissen, wie wir dich lieben. Wenn du das Geld willst, so sag es. Schreibe, wie es dir geht, oft von wo aus. Wann werde ich mit dir noch sprechen können? Wann gehst du? Ich möchte am Bahnhof sein. Also wann? Ich fühle dir nach, wie wohl es dir ist, wenn du fort bist. Oh, solch ein Leben. Wie viel tausendmal besser ist da der Tod. Mit Gruß und Kuss, deine Schwester. Dieser liebesstammelnde und hastige Brief meiner Schwester, die sich bei all ihrer Liebe schämte, die Wörter Liebe und Kuss auszuschreiben, machte mich fast verrückt. Bei mir, der nie Liebe genossen und nur Leiden gekannt hat, genügte es, dass man sanft zu mir sprach, dass man mich nicht als ein Wesen betrachtete, das, ausgestoßen aus der Menschheit, am Rande des Lebens stand, um mich innig zu rühren. Und gleich fühlte ich die Seele eines Kindes in mir auferstehen. Wie durch ein Wunder vergaß ich dann jeden Groll, jedweden Hass, alle inneren Empörungen. Und empfand für die, die menschlich zu mir sprachen, ein Gefühl der Selbstverleugnung und Liebe. Ich liebte plötzlich meine Schwester mit innigster Hingabe, also auch sie war ein Opfer des väterlichen Jähzorns. Nun nahm ich mir aber heilig vor, sofort hinauszuwandern in die Welt und zu lügen und zu betrügen und um das goldene Kalb zu tanzen, um Geld zu erwerben, womit ich denn das elende Los der Mutter lindern wollte. Denn auf des Vaters Hülfe konnte man nicht warten. Wenn er mich nicht ausschimpfte oder sich nicht draußen im Hof beschäftigte oder nicht auf den Straßen herumwanderte, um sein ganzes armseliges Leben im Betrachten der Schaufensterauslagen zu verträumen, saß er, psalmenlallend, in einer Sofaecke, die Augen mit einem müden Zug vom Wahnsinn ewig zum Himmel vager Hoffnungen gerichtet. Erfüllt von kleinen Schlichen, um ein Stückchen Brot herbeizuschaffen, was ihm nur unzureichend gelang. Immer herrschte Mangel und die Not guckte aus allen Ecken. Ich konnte den Jammer meiner Mutter nicht länger mit ansehen. Ich stahl meinem Bruder Geld und entfloh dieser Hölle. Ich fuhr nach Paris. Ende von Abschnitt 2.